Ja, die Zeit vergeht, wird vom Wind verweht. Im Himmel steht geschrieben, dass kaum etwas besteht oder versteht. Dinge gehen ihren gewohnten Galopp, ganz salopp, stellen Experten fest. Das Universum ist nicht ewig und es gibt keinen Gott. Warum auch? Wo soll er sich befinden? Um Verantwortung für mein Befinden zu tragen, müsste er mich nicht fragen, ob ich es will. So macht man das doch unter Freunden, oder nicht? Oder habe ich mich etwa getäuscht? Erschreckt es dich, dass man nicht weiß, was wahr ist? Was nicht heißt, du kannst dich auf die Kraft des Denkens vertrauen. Scheiß für einen Moment auf Glaube und Dogma. Nimm dir Zeit für mich und dann guck mal, was passiert in dir und mir. Vielleicht ist es ja fruchtbar. Dann naschen wir vom Baum der Kenntnis, bauen Raum für unsere Träume und für so manch ein neues Verhältnis zwischen dir, mir und allen Seelengeschwistern. Vereinigt durch das Wissen um die Gleichheit zwischen Bruder und Schwester, Angeklagtem und Richter, Räuber und Hausbesitzer. Hausbesetzer und Mieter wollen eigentlich alle Frieden haben. Wäre da nicht der Magen ohne Boden gefüllt mit hohen Hormonen, wodurch Menschen wie Mormonen oben thronen wollen? Wo oben ist, ist der Bodensatz sich weit entfernt. So entsteht Streit, wer jetzt bereit ist, die bildungsferne Schicht zu sein. Viele wissen es nicht, das Wissen im Sitzen will ja auch gelernt sein. Also muss mal wieder der Verstand alles heilen. Ich vertraue der Einsicht, das heißt, es fällt Verbrennungen verursacht. Der Geist kommt aus der U-Haft, er muss nur ganz sachte an die Hand genommen seine ersten Schritte versuchen. Läuft er erst einmal, bleibt jeder Angriff auf ihn nur ein Versuch.